religious leaders that have shocked this world. Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute wieder unser kleines Heimstudio aufgebaut. Willkommen also zu einer neuen Folge von 17 Grad. Und wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns, der ist nicht zum ersten Mal da. Sebastian Vogt ist bei uns, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. Und ich habe gelesen, das gibt es auch noch in Berlin, dieses Institut. Und wir wollen heute ein wenig darüber reden, dass Sebastian in einem noch nicht erschienenen, aber demnächst erscheinenden Buch, nämlich Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober 23, das Buch ist wird in der Numus Verlagsgesellschaft Ende März 25 erscheinen. Sebastian hat dort einen Artikel geschrieben unter der Überschrift Neualter Antisemitismus, die Wiederkehr und Radikalisierung des manichäischen Weltbilds in der Linken. Willkommen, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Du hast in dem Buch oder in dem Artikel in dem Buch Die Linke und der 7. Oktober, da hast du ja eine Generalabrechnung mit der Linken formuliert, insbesondere eben mit einem Bezug zu den Vorkommnissen oder von dem Massakern der Hamas am 7. Oktober 23. Über diese Einschätzung oder diese Generalabrechnung wollen wir heute ein bisschen sprechen und wir können dann vielleicht auch ein bisschen darüber reden, wie sieht es denn dann mit der Linken, vielleicht auch in Gestalt der Linkspartei, aus nach den jetzt jüngsten Wahlen. Vielleicht meine erste Frage an der Stelle an dich. Der Begriff der Linken, den du dort verwendest, was meinst du denn damit? Der Begriff Linke in dem Artikel meint vor allem die außerparlamentarische Linke, also alles, was sich so links der Sozialdemokratie eigentlich verortet. Sind die Grünen für dich dann links oder? Nee, die Grünen sind mittlerweile selbst mir zu mittig geworden in ganz vielen Positionen. Deswegen würde ich zumindest den Großteil der Grünen, die so als Team Habeck bezeichnet werden, dann nicht mehr drunter zählen, sondern das meint vor allem die außerparlamentarische Linke und die Personen, die sich noch eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Und dieser Anspruch der Emanzipation steht meines Erachtens in einem großen Widerspruch zu dem Agieren nach dem 7. Oktober durch einen Großteil der selbsternannten Linken. Das heißt, die Linkspartei spielt aber jetzt in diesen Überlegungen, spielt die da eine Rolle oder spielt die da eigentlich keine Rolle bei deiner Generalkritik über die Reaktion nach dem 7. Oktober 23? Naja, die Linkspartei ist, glaube ich, sehr heterogen, was diese Positionierung angeht. Man könnte aber durchaus den linken Flügel der Linkspartei damit einbeziehen und das zeigt ja auch die Auseinandersetzung, die es gab auf dem Berliner Parteitag, wo es nicht möglich war, eine Resolution zu verabschieden, die ganz klar den Terror der Hamas benannt hat und linken Antisemitismus kritisiert haben. Die ist sehr verwässert worden, die Resolution, was ja dazu geführt hat, dass Leute um Klaus Lederer, den ehemaligen Berliner Kultursenator, den Parteitag verlassen haben und nicht nur den Parteitag verlassen, sondern auch aus der Partei ausgetreten sind. Das heißt, die Leute, die ernsthaft an einer Beschäftigung mit linkem Antisemitismus interessiert sind, die ernsthaft eine Auseinandersetzung mit Stalinismus und den dunklen Seiten einer linken Geschichte vorantreiben wollen, die sind aus der Partei ausgetreten. Es gibt dann immer noch Leute, die ich hochhalten würde, wie Bodo Ramelow beispielsweise. Aber dann gibt es zugleich den Direktkandidaten jetzt in Berlin-Neukölln, der diese Pro-Hamas-Demos mit unterstützt hat und eine extrem problematische antizionistische Position vertritt. Zugleich wurde ein anderer antizionistischer Aktivist ausgeschlossen aus der Linkspartei. Also das scheint immer noch eine Auseinandersetzung innerhalb der Partei zu sein, die noch nicht entschieden ist. Es gibt aber verschiedene Tendenzen, die jetzt nicht gerade die größte Hoffnung wecken. Wie würdest du da den derzeitigen Parteivorstand einschätzen? Also Van Aken und die anderen Promis gerade, die nach der Wahl ja doch häufig im Fernsehen aufgetaucht sind und Interviews geben durften? In Bezug auf Israel kann ich das nicht genau einschätzen. Also Jan van Aken hat das Massaker klar verurteilt und dann aber auch den israelischen Militäreinsatz, der nach dem Massaker folgte, sehr heftig kritisiert. Und das ist so eine abgewogene Position, die aus Sicht des Parteivorstands wahrscheinlich strategisch motiviert ist, weil die es einfach allen Flügeln innerhalb der Partei recht machen wollen. Das ist die gleiche Wischiwaschi-Positionierung wie zur Ukraine. Es wird der russische Angriffskrieg verurteilt und dann wird aber gesagt, ja, aber Waffen liefern, das wollen wir dann doch nicht machen. Also das sind so Positionen, die versuchen, irgendwie alle Seiten zu befriedigen und deswegen sehr vage bleiben. Und Jan van Aken ist da aber noch deutlicher als andere führende Personen in der Partei. Was meinst du mit deutlicher? Also deutlicher in der Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Ja. Ein zum Beispiel in Leipzig direkt gewählter Abgeordneter Sören Pellmann, der jetzt auch wieder gewonnen hat, der hat nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine noch mit dem russischen Gesandten Friedensluftballons steigen lassen. Also wo mich eher wundert, dass Sören Pellmann, der eine wichtige Rolle in der Partei spielt, nicht mit zum Bündnis Sarah Wagenknecht gegangen ist. Und solche Positionen sind immer noch sehr präsent in der Linkspartei und ich halte das für anti-emanzipatorische Positionen, die sich auf die Fahnen schreiben, sie wollen Frieden, was eine banale Position ist, weil jeder Frieden will. Die Frage ist, wie man zu dem Frieden kommt. Und ich persönlich trete für Waffenlieferungen an die Ukraine ein, habe ich von Anfang an seit dem russischen Überfall gemacht und kann das aber auch begründen mit einer Friedensposition, weil ich denke, es wird schneller zu einem Frieden kommen, wenn die Ukraine in einer besseren Position ist, von der aus sie dann mit Russland verhandeln kann. Und diese Position wird erreicht durch Waffenlieferungen. Das heißt, dieses Postulat des Friedens muss man den Leuten auch nehmen, weil sie nicht die eigentliche Friedensposition vertreten. Was sie vertreten, ist eine weitere russische Annexion und eine Unterstützung des russischen Imperialismus. Die Publizistin Ronja Ottmann, die ja eigentlich regelmäßig in der FAZ schreibt, die hat zu Van Aken und zur Linkspartei nach der Wahl oder nach dem Wahlerfolg, muss man ja sagen, ganz nett geschrieben. Sie hat ja von einer, ich glaube, das war ein TV-Beitrag, das war keine Pressekonferenz, aber ein TV-Beitrag, wo sich die Parteioberen quasi auf eine Treppe im Paul-Löbe-Haus in Berlin stellen und Alerta, Alerta, Antifaschista rufen. Und sie hat da, wie ich finde, sehr treffend darüber gespottet. Sie sagt nicht, dass gegen Alerta, Alerta, Antifaschista etwas einzuwenden wäre. Bei über 20% AfD-Wählern in Deutschland ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Nur wenn man dann gleichzeitig den Antisemitismus mindestens mal verharmlost und der Ukraine zwar Mitleid zubilligt, aber eben keine Waffen, dann sagte sie, dann ist das bestenfalls cringe. Ich würde jetzt auf so eine Jugendsprache verzichten, aber das ist ungefähr die Position, die du da auch einnehmen würdest, gehe ich mal von aus. Ja, und ich würde das Argument von Ottmann noch erweitern und nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern in Bezug auf die Hamas und islamistische Terrororganisation. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie, und das mache ich in dem Artikel ja auch stark, wie häufig Linke die ideologische Grundlage der Hamas beispielsweise beispielsweise ausblenden. Die Hamas ist eine im Kern antisemitische, frauenfeindliche, islamfaschistische Organisation, die das Gegenteil von Emanzipation will. Die Hamas hängt Schwule an Baukräne, genauso wie die islamische Diktatur im Iran. Das ist eine durch und durch anti-emanzipatorische Position und die lässt sich nachlesen in der Charta der Hamas, die aufbaut auf einer jüdischen Weltverschwörung. Das ist alles schwarz auf weiß vorhanden und das auszublenden, auch die islamistische Terrorherrschaft, die die Hamas im Gazastreifen errichtet hat, das ist das Gegenteil von Emanzipation und das nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist eine Ignoranz, die hanebüchen ist. Und entweder im schlimmsten Fall macht sich die Linke gemein mit solchen Positionen oder sie ignoriert das einfach und sieht eben den Nahostkonflikt nur durch die Brille des Postkolonialismus, wo eine als weißer Siedlerkolonialismus diffamierte israelische Gesellschaft scheinbar gegen die armen, unterdrückten Palästinenser vorgeht. Und das ist eine Form des, was ich dann manichäisches Weltbild nenne, so eine Einteilung der Welt in Gut und Böse, Schwarz und Weiß, die der Komplexität der Situation und des Konflikts in keiner Weise gerecht wird. Und die Linke, traditionell die antiimperialistische orthodoxe Linke, ist verfangen in so einem manichäischen Weltbild und das ist nach dem 7. Oktober in einer Weise wiedergekehrt, die mich verwundert hat. Ich habe schon die letzten Jahre wenig auf die Linke gehalten, aber in dieser Form fand ich das doch erstaunlich und das wurde ja auch von verschiedenen Personen zum Ausdruck gebracht. Also in dem Artikel beziehe ich mich auch auf Eva Illus, eine israelisch-französische Soziologin, die einen Artikel geschrieben hat, der auch in der Süddeutschen ins Deutsche übertragen wurde, der mit die Überschrift hat, wir Linke, Fragezeichen, nicht mehr. Und da hält sie aus meiner Sicht zu Recht der Linken vor, dass sie die universellen Werte immer hochhält, sich auf Aufklärung bezieht, auf Universalismus und dann nicht, wenn es um Juden geht. Mhm. Und da sagt sie, das ist ein Verrat an den universellen Werten und die Linke hat sie verraten. Und Eva Illus ist eine heftige Kritikerin von Netanyahu, eine heftige Kritikerin der Zustände in Israel und war lange Zeit eine Unterstützerin von BDS, also dieser Boykottbewegung gegen Israel. Und viele linke Juden fühlen sich verraten von der globalen Linken durch die Reaktion nach dem 7. Oktober. Jetzt ist ja der, ich nenne ihn jetzt auch mal so, linke Verrat an aufklärerischen und universalistischen Prinzipien schon, zumindest was die Linkspartei, aber nicht nur die angeht, ja auch schon ein bisschen älter. Die Ronja Ottmann weist ja in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Linke oder die Linkspartei ja zumindest schon im Jahr 2014, als es das Massaker oder die Massaker an den Jesiden durch den Islamischen Staat gab, da hatte ja tatsächlich die Linke in einer Bundestagssitzung zu geplanten Waffenlieferungen in den Irak einen Parteibeschluss gemacht, in dem sie Waffenlieferungen ablehnte in den Irak und grundsätzlich, haben sie damals geschrieben, und 16 Tage vor diesem Beschluss hatte der IS im jesidischen Dorf Koko ein Massaker verübt. Das ist ja im Grunde genommen fast eine ähnliche Logik, würde ich sagen, oder? Hm. Ja, und dahinter steht so eine generelle Ablehnung von Waffenlieferungen, die ist ahistorisch und die ignoriert, dass es historische Situationen gab und gibt, in denen der Einsatz auch von Waffengewalt schlimmeres Leid verhindern kann. Und in Bezug auf die deutsche Geschichte ist natürlich das naheliegendste Beispiel, dass das NS-Regime nicht durch Ringelpiez und Anfassen, sondern durch alliierte Waffen besiegt wurde. Es gibt weitere historische Beispiele, die sich aufzählen ließen. Und gegen den IS helfen keine Bundestagsbeschlüsse, um Massaker an Jesiden zu verhindern. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, und das ist grausam, das zu sagen, aber das sind die Zustände, in denen wir leben, in denen der Einsatz von Gewalt eine Notwendigkeit darstellt, um schlimmeres Leid zu verhindern. Und da halte ich so eine Position, wie sie dann in der Linken vertreten wird, dass man sich abstrakt Frieden auf die Fahnen schreibt und prinzipiell Waffenlieferungen eher ablehnt, ist halt ignorant gegenüber dem konkreten Leid von Menschen. Bevor wir noch mehr auf die aktuelle Linke oder auf die auch aktuellen Aussagen der Linkspartei kommen, würde ich sagen, machen wir, gönnen wir uns eine kleine Pause und machen ein Musikstück, das erste heute. Wir werden heute ein paar Coverversionen spielen, wie ich finde, interessante Coverversionen. Und wir werden mit einer Künstlerin anfangen, die wir auch in der letzten Sendung schon gespielt haben. Beyoncé mit einem, glaube ich, Lied, was am meisten gecovert worden ist in der populären Musik. Beyoncé mit Jolene. Takes more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. To my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole Banshee bitch from Louisiana. In every room that act as desperate as you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have a talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling. She came to God by what planted seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze. Und Jolene, ursprünglich von Dolly Parton, und sie hatte ja auch auf ihrer letzten Platte ein Duett mit Dolly Parton, aber nicht bei dem Lied. Linkspartei, Stichwort. Es gibt ja Leute, oder es gibt, glaube ich, tatsächlich viele Leute, und in der jüdischen Allgemeinen war da auch ein ganz, wie ich fand, netter oder interessanter Artikel, sagen wir mal so, von Joshua Schultheiß dazu, unter der Überschrift Liebe Linkswähler, wolltet ihr das wirklich? Können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, was denn da eigentlich jetzt die Problematik wäre für diejenigen, die links gewählt haben, obwohl sie eigentlich Israel solidarisch sind, sowohl aus den jüdischen Communities als auch aus den nicht-jüdischen Communities. Aber es gibt ja im Grunde genommen auch die Überlegung an der Stelle, dass die außenpolitischen Stellungnahmen und auch Prinzipien der Linkspartei völlig irrelevant sind im deutschen Diskurs oder auch im internationalen. Und insofern das nicht so tragisch ist, so will ich es mal sagen, dass sie eigentlich zur Ukraine und zu Israel hanebüchen in Positionen haben, weil sie auf der anderen Seite unter Umständen, wahrscheinlich ist es ja so, die einzigen sind, die jetzt sozialpolitisch überhaupt irgendwas Anständiges zu sagen haben. Würdest du das ähnlich sehen oder würdest du da sagen, auf keinen Fall, die sind eigentlich diskursunfähig unter so unter den Prämissen, die du vorhin genannt hast? Ja, ist eine gute Frage. Also erst noch vorweg, ich kenne durchaus einige Leute in meinem Umfeld, die dann Linkspartei gewählt haben und die sich dann auch abends in der Kneipe beim Bier geoutet haben, dass sie das tun, natürlich mit ganz schlechtem Gewissen und mit allen Problemen, die da dranhängen, aber die kenne ich durchaus. Ich kann nachvollziehen auf einer innenpolitischen Ebene, dass es sinnvoll ist, dass die Linkspartei im Bundestag ist. Also ich habe da durchaus eine zwiegespaltene Position, weil ich selbst die meisten sozialpolitischen Positionen der Linkspartei finde. Und man könnte durchaus argumentieren, dass die Linkspartei, und da sage ich zum Glück, außenpolitisch komplett irrelevant ist für einen deutschen Diskurs. Und da bin ich eher für Friedrich Merz und Tauruslieferungen an die Ukraine als für eine geheuchelte friedenspolitische Position der Linkspartei, aber die Linkspartei wirklich sozialpolitisch die einzige Kraft ist, die dann auch die Regierung von links kritisiert. Und das weiß ich noch nicht einzuschätzen, wie sich das die nächsten Jahre auswirkt, aber das ist erstmal sinnvoll. Außerdem ist die Linkspartei eine wichtige Finanzquelle auch für linke Infrastruktur, also vor allem auch die Luxemburg-Stiftung bei aller Ambivalenz, die ich als ehemaliger Stipendiat dieser Stiftung gegenüber habe, sehe ich durchaus den Wert, den diese Stiftung hat, völlig unbestritten. Ich hatte übrigens so als kleine Anekdote in Leipzig, wo mein Hauptwohnsitz ist, Besuch von der linken Direktkandidatin, die dann mit mir auch geredet hat und wo relativ deutlich wurde, dass ich aufgrund der Position zur Ukraine und zu Israel nicht die Linkspartei wählen kann. Und die hat mir ein Argument mitgegeben, worüber ich dann durchaus nachgedacht habe. Die meinte, naja, wenn Sie eine Kontinuität in der Außenpolitik wollen, die wird es geben, egal ob es eine schwarz-grüne oder eine schwarz-rote Regierung wird. Da spielt die Linkspartei keine Rolle. Und wenn Sie sozialpolitisch eine linke Position wollen, müssen Sie die Linkspartei wählen. Das fand ich interessant, dass die Direktkandidatin dann gesagt hat, wir sind außenpolitisch völlig irrelevant, deswegen können Sie uns nur aus innenpolitischen Gründen wählen. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist ein Argument, wo durchaus was dran ist. Was aber vom Hintergrund meiner Geschichte mit der Linkspartei und des Engagements in Bakschalom trotzdem nicht dazu führt, dass ich die Linkspartei wähle. Wenn die Linkspartei nur aus Bodo Ramelows und guten linken Sozialdemokraten bestehen würde, dann würde ich die Linkspartei wählen. Und Bodo Ramelow, der sich zu Recht bei Markus Lanz hinsetzt und nochmal deutlich macht, dass er für Waffenlieferungen an die Ukraine ist und auch bereit ist, über die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu diskutieren. Das sind Positionen, die sind nicht mehrheitsfähig in der Linken, aber wenn ich nur Bodo Ramelow wählen könnte, dann würde ich das machen. Okay, du hast jetzt schon angesprochen, dass du mit der Linkspartei schon früher etwas zu tun hattest, allerdings, wenn ich richtig informiert bin, auch kein Mitglied warst, dennoch diesen Bakschalom, den Arbeitskreis, den Bundesarbeitskreis Shalom mitgegründet hast, deine Aversion gegen die Organisation, gar nicht nur gegen die politischen Inhalte, speist sich aus den Erfahrungen aus dieser Bakschalom-Zeit, oder? Ja, also ich war nie Mitglied in der Linkspartei, nie Mitglied in der Linksjugend, wie schon häufiger behauptet wurde. Man konnte auch in Bundesarbeitskreisen aktiv sein, ohne direkt Mitglied zu sein. Und ich habe mich eher so als jemand verstanden, der versucht, von außen auf eine Partei einzuwirken, zu denen er gewisse Sympathien hat und zugleich aber auch die großen Probleme sieht. Und in Bakschalom haben wir, glaube ich, 2008 gegründet und da waren einige Leute, die durchaus Positionen in der Partei hatten, also Büroleiter von Bundestagsabgeordneten waren oder zum Teil auch mal für Bodo Ramelow gearbeitet haben, die mittlerweile alle ausgetreten sind aus der Linkspartei. Also die letzten ehemaligen Genossen des Bakschalom sind nach dem Eklat auf dem Berliner Parteitag und dem Austritt Klaus Lederers auch aus der Partei rausgegangen. Es gab aber durchaus in meinem Umfeld, auch in den letzten Wochen, Monaten sehr viele Neueintritte in die Linkspartei. Und früher war die Linkspartei, das Wählerklientel der Linkspartei, ja so eine seltsame Mischung aus orthodoxen Westlinken und ostdeutschen Omas und Opas und DDR-Nostalgikern. Und ich glaube, das Wählerklientel der Linkspartei hat sich stark verschoben hin zu so einer hippen, urbanen Linken in Großstädten. Und das verändert schon nochmal was, weil auch in Ostdeutschland viele Wahlkreise weggebrochen sind, außer Ost-Berlin. Aber sonst hat die Linkspartei ja sehr, sehr viel verloren. Das zeigen auch die Wahlergebnisse in den Landtagswahlen im letzten Jahr, wo man ja schon fast dachte, die Linkspartei ist kurz vorm politischen Tod. Und ich auch keine 5 Euro gewettet hätte, dass es die Partei in den Bundestag nochmal schafft bei der Neuwahl. Ich bin sehr froh, dass die Linkspartei drin ist und Sarah Wagenknecht nicht. Und dass die FDP draußen ist, das kann man sowieso mit einer gewissen Schadenfreude betrachten. Aber vor allem, dass Sarah Wagenknecht mit ihrer Pro-Putin- und Pro-Hamas-Position es nicht geschafft hat, in den Bundestag zu kommen, das ist eine gewisse Genugtuung. Und bei aller Kritik an der Linkspartei, die ich habe, ist die Linkspartei natürlich im Vergleich zu Sarah Wagenknecht ein sehr harmloser Haufen. Du hast gesagt, dass viele Leute, die früher, also das ist ja schon jetzt auch schon fast wieder 20 Jahre her, den Bak Shalom mitgegründet haben, dass die ausgetreten sind. Wo gehen denn dann solche Leute, solche Positionen hin? Verschwinden die oder gehen die in andere Organisationen oder was machen die? Oder das ist unterschiedlich. Bauen die Einfamilienhäuser? Aber zum Teil bauen die Einfamilienhäuser oder haben die auch schon. Ein Teil ist zum Grünen gegangen, ein Teil ist zur Sozialdemokratie gegangen und dann eher Boris Pistorius Flügel als Scholz Anhänger. Also das sind Leute, die sind seit Jahrzehnten in parteipolitischen Strukturen aktiv und das war ist eine Form von Engagement, die mir persönlich immer zuwider war. Mir war das immer zu deutsch und bürokratisch, dieses Partei-Engagement. Ich kann das aber nachvollziehen, dass Leute das machen und die sind dann jetzt so der linke Flügel der Grünen oder so. Und das Problem, und das hat ja die Wählerwanderung auch deutlich gemacht bei der Bundestagswahl, ein Großteil der neu gewonnenen Wähler der Linkspartei kam ja von den Grünen. Also wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 700.000 Wähler der Grünen, die dann zur Linkspartei gegangen sind. Und das hat natürlich was mit dem Mittekurs von Habeck zu tun. Und das sind dann Leute genau in meinem Umfeld, die ich vorher genannt habe, die dann abends nach dem dritten Bier am Kneipentisch gestehen, dass sie doch die Linkspartei gewählt haben. Ja, jetzt hat das, glaube ich, auch sicherlich was mit dem Abstimmungsverhalten da zu tun mit der AfD, also CDU. Arm in Arm mit der AfD quasi abzustimmen, das hat, glaube ich, dann diese Wählerwanderung oder die Reaktion der Grünen darauf, diese Nichtabgrenzung von späteren Koalitionsmöglichkeiten hat, glaube ich, dann tatsächlich auch massiv dazu geführt, dass Leute sich in letzter Sekunde praktisch von den Grünen hin zur Linkspartei orientiert haben. Also ich kenne zumindest in meinem näheren Umfeld so einige, die genau das gemacht haben. Die geben das allerdings nicht nach dem dritten, sondern schon nach dem zweiten Bier zu, weil sie ehrlich sind. Aber du hast unter Umständen dann auch ein anderes Umfeld und bist da vielleicht auch ein bisschen strenger in der Beurteilung. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Es könnte durchaus sein, dass wir auch die gleichen Leute im Kopf haben, die dann zugegeben haben, Linkspartei zu wählen. Aber ich kann das ja durchaus nachvollziehen und finde auch den Mittekurs von Habeck, der hat sich als fatal herausgestellt. Auch die Nichtabgrenzung zur CDU. Ich finde es zugleich demokratiepolitisch richtig, sich eine schwarz-grüne Koalitionsoption offen zu halten. Das war nachvollziehbar, aber Habeck ist zu stark in die Mitte gegangen. Und es war nicht nur die fehlende Abgrenzung zur AfD. Ich meine, die Abgrenzung zur AfD war da, aber dann die Kritik an Merz nicht stark genug. Fatal fand ich aber vor allem, und das ist der Linkspartei hoch anzurechnen, der Hinweis darauf, dass Migration nicht das Problem ist, vor dem wir gerade stehen. Und in dieser Kandidatenrunde im Fernsehen, wo auch Jan van Aken eingeladen war, war er der Einzige, der dezidiert gesagt haben, ich will nicht über Migration reden. Migration ist nicht das Problem. Lasst uns über Mieten reden, lasst uns über soziale Frage reden. Das ist eine vollkommen richtige Position. Und das hätte ich mir auch von den Grünen stärker gewünscht. Das hätte ich mir generell stärker gewünscht, dass sich Politiker hinstellen und sagen, diese blöden, gefühlten Wahrheiten der Leute in Ostdeutschland, wo vor allem in den Wahlkreisen, die völlig überaltert sind, die händeringend Migranten bräuchten, damit irgendwann mal später im Pflegeheim auch jemand vorhanden ist, der die Arbeit macht, also schon aus so einer wirtschaftsegoistischen Sichtweise heraus, wäre es total notwendig gewesen, dass sich Politiker hinstellen und ganz klar für mehr Migration eintreten. Und der Einzige, der zumindest gesagt hat, dass Migration nicht das Problem ist in dieser Kandidatenrunde, war Jan van Aken. Und das ist eine richtige Position. Okay, bevor wir uns vielleicht dann nochmal der Hipsterisierung der Linkspartei widmen, würde ich sagen, zweite Coverversion, auch einer Band, die wir schon gespielt haben, aber nicht in der letzten Sendung, das sind die Meridian Brothers. Man wird die Coverversion erkennen. Ja, die Meridian Brothers mit Niebla Morada, also Purple Haze hat man, glaube ich, erkannt und identifiziert. Wir waren bei der Linkspartei, sitzen hier mit Sebastian Vogt, und diskutieren ein wenig sowohl über die Wahlen als auch über deinen Beitrag in dem demnächst erscheinenden Buch. Sag du, wie es heißt. Ich habe es irgendwo, ach ja, genau. Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober 23. Ist noch nicht raus, wird Ende diesen Monats erscheinen. Und zwar herausgegeben von Olaf Klöckner und Günther Jekeli. Was mir jetzt, das musst du mir verzeihen, überhaupt nichts sagt, aber es ist wahrscheinlich ein Hinweis wert. Ja, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer werden ein bisschen schlauer sein als du. Das kann sein. Sollen wir da ein Quiz? Nein, machen wir jetzt nicht. Wir machen keinen Wettbewerb da drauf. Wir hatten eben ein bisschen gesprochen über Wählerwanderung respektive über die Unterstützung der Linkspartei, die ja schon, wie du es ja auch beschrieben hast, eigentlich am Abgrund war. Jetzt waren alle ganz überrascht. Wir haben ein bisschen über die Gründe gesprochen, warum das wohl so gelaufen ist, dass die, doch kann man glaube ich von Wahlerfolg reden, also mit über 8% von einer Partei, die eigentlich sicher nicht im Bundestag war, jedenfalls in den Prognosen ein paar Wochen vorher. Wie das gekommen ist, das hat, wie wir eben ja vor dem Musikstück besprochen haben, ein wenig was mit den Abstimmungsverhältnissen im Bundestag damals mit der AfD und der CDU zu tun. Das hat ein bisschen, oder in der Hauptsache damit zu tun, wie die Grünen darauf reagiert haben. Oder wie der Kurs Habeck sozusagen war. Jetzt hattest du vorhin gesagt, naja, nach deiner Beobachtung ist die Linke mittlerweile eine durchaus modernere und so eine Art Hipster-Organisation, zumindest was die neuen Wählerschaften angeht, geworden. Und sicherlich auch diejenigen, die da eintreten wollen. Genau, sowohl die neuen Wählerschaften als auch die Neumitglieder repräsentieren ein anderes Klientel, als die Linkspartei noch vor 20 Jahren war. Und die Linkspartei hat ja durchaus, wie vorher schon erwähnt, den einen Antizionisten ausgeschlossen. Ich glaube, Sozialismus von unten heißt diese Organisation. Da sind dann auch, wie ich finde, sehr widerliche Personen wie Christine Buchholz und so komplett ausgetreten. Und das waren Entwicklungen, wo ich dachte, naja, die Linkspartei entwickelt sich in eine richtige Richtung. Die Frage ist immer, wie man innenpolitische Positionen und außenpolitische Positionen gewichtet. Wenn man rein innenpolitisch argumentiert, gibt es viele Gründe, die Linkspartei zu wählen und sozialpolitisch diese Partei zu unterstützen. Auch zu sagen, wir wollen über soziale Frage reden und Miete ist ein großes Thema in vielen Städten, nicht zuletzt ja in München. Darauf zu fokussieren, ist politisch ziemlich richtig. Außenpolitisch kann ich die Linkspartei nicht wählen. Und gerade vom Hintergrund auch der aktuellen Weltsituation mit Trump und den Entwicklungen in den USA, wo die Gefahr besteht, dass die amerikanische Demokratie von innen zerstört wird, das Ende der Nachkriegsordnung nach 1945, wie wir es kennen, das Ende des amerikanischen Schutzes in Europa und die Annäherung an Russland. Das sind alles katastrophale Entwicklungen, die sich außenpolitisch niederschlagen und wo ich dann in der jetzigen Situation eine außenpolitische Position für zu wichtig halte, als dass ich eine Partei wählen könnte, die aus meiner Sicht so eine Wischiwaschi-Position einnimmt. Aber vielleicht geht es jetzt ja auch nicht nur ums Wählen von einer derartigen Partei, sondern sicherlich ja auch in vielen Situationen um eine Art Zusammenarbeit. Du hattest auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung hingewiesen, die ja Gelder bereitstellt für bestimmte Projekte. Das macht sie nicht immer politisch glücklich, wie ich finde, aber da gibt es ja eine große Diversität, was die an Aktivitäten quasi unterstützen. Ich meine, die Wahlen sind jetzt vorbei, die werden wahrscheinlich dann erst in 4 Jahren wieder, oder man wird vor dieser Frage ja wahrscheinlich erstmal in ja 3 bis 4 Jahren wieder stehen. Was Kooperation mit der Linkspartei oder mit Gliederung der Linkspartei angeht, da gibt es dann ja auch andere Fragestellungen. Jetzt nicht nur, wähle ich die nicht, mache ich mal ein Kreuz da. Sie sind allerdings, das muss man ja auch mal sagen, im Moment doch die einzigen, und das hat vielleicht was mit diesen neuen hippen Mitgliedern und Wählerschichten zu tun. Es sind die einzigen, die in den sozialen Medien tatsächlich in der Lage sind, den Faschisten Paroli zu bieten, auf dieser parlamentarischen Ebene, sage ich mal. Ne? Sonst muss man den Faschisten natürlich auch noch anders Paroli bieten, aber auf dieser parlamentarischen Ebene, würde ich sagen, sind es die einzigen, die in der Lage sind, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle zu bespielen. Das war ja auch, oder wird immer als ein Grund genannt, warum die Linkspartei dann in den Umfragen so gestiegen ist. Also Heidi Reicheneck und ihre Reichweite über TikTok und andere Kanäle und ihre Rede, die sie nach dem Abstimmungsverhalten der CDU völlig zu Recht gehalten hat und da antifaschistische Grundwerte hochgehalten hat, da hat die Linkspartei einen Alleinstellungsfaktor. Und das ist auch ein Grund, also warum die Linkspartei unter den Wählern, ich glaube unter 29, am besten abgeschnitten hat. Da war die Linkspartei die stärkste Partei. Das waren bei der letzten Wahl noch die Grünen und die FDP. Jetzt sind es die Linkspartei und die AfD. Das heißt, da hat sich was verschoben. Das hat was mit der jungen Wählergruppe zu tun. Aber die Linkspartei wird durchaus da wahrgenommen als die einzige Kraft, die auch der AfD was entgegensetzt. Und dieses, und das muss man nochmal betonen, das Abstimmungsverhalten von Merz war ein Tabubruch. Und es ist für die Stabilität einer Demokratie wichtig, dass es eine konservative Partei gibt, die auf dem Boden der demokratischen Verfassung steht. Also das zeigt die Geschichte, dass für die Stabilität von Demokratien, von Gesellschaften häufig die Positionierung der Konservativen entscheidender ist als irgendeine Antifa-Bewegung. Deswegen finde ich es auch zum Beispiel falsch, irgendwie CDU nicht mit der CDU zu kooperieren, wenn man auch über eine Debatte Kooperation mit der Linkspartei hat. Und dieser Tabubruch, den Merz begangen hat, der wurde völlig zu Recht von der Linkspartei skandalisiert. Das haben nicht die Grünen gemacht. Und das war sicherlich ein Grund, warum viele Wähler dann zur Linkspartei gegangen sind. Und auch das Agieren der CDU danach, also dieser Fragekatalog über die zivilgesellschaftlichen Organisationen und dann wissen zu wollen, ob Omas gegen Rechts vielleicht eine extremistische Organisation ist, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und das ist auch fatal, wie die CDU da agiert, wo ich mir mehr wünschen würde, dass die Partei sich eher an Roderich Kiesewetter ausrichtet als an Philipp Amthor. Hast du denn noch Hoffnung für die Grünen? Also über Linkspartei haben wir ja jetzt viel gesprochen. Die Grünen, die ja außenpolitisch eigentlich die klügeren Positionen haben und hatten, aber ja im Grunde genommen auf die Mitte geschielt haben. Da sind ja auch ganz viele Leute ausgetreten, nämlich der linke Flügel. Also quasi deine alten Back-Shalom-Genossinnen und Genossen sind eingetreten und die anderen sind ausgetreten wegen des Kurses. Gibt es für die Grünen noch eine Zukunft? Die Grünen sind gerade dabei, sich neu aufzustellen. Also das Führungspersonal der Grünen hat gesagt, sie werden nicht mehr eine Position in der ersten Reihe einnehmen. Das trifft sowohl auf Habeck zu, als auch auf Baerbock, die das jetzt gerade verkündet hat. Das heißt, es wird an der Führungsspitze einen Wechsel geben und ich glaube, das wird noch zu heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen führen. Die Grünen sind insofern erstaunlich, als die ja als sehr heterogene Partei gestartet sind in den späten 70ern, frühen 80ern, die zu Beginn auch einen ökofaschistischen Flügel hatten, der dann zunächst die Partei verlassen hat und sich linke Grüne wie Trampert, Ebermann und Jutta Ditfurth durchgesetzt haben. Das hat sich dann alles verändert mit der deutschen Wiedervereinigung und den Debatten, die danach geführt wurden. Aber die Grünen kommen ja eigentlich aus einer Friedensbewegung. Und da hat sich die Position aus meiner Sicht richtigerweise in den letzten Jahren komplett verändert und die Grünen waren die, die außenpolitisch die klarste Unterstützung für die Ukraine eingefordert haben und gerade auch Personen vom linken Flügel, also Anton Hofreiter, der bayerische Abgeordnete, hatte da immer sehr klare Positionen. Und das Interessante und vielleicht auch Erschreckende an den außenpolitischen Positionierungen ist, dass man die ja nicht an einer Partei oder einer politischen Strömung festmachen kann, sondern sich aus meiner Sicht kluge und abgewogene Positionen in allen Parteien finden. Und in dem Artikel nenne ich da ja Michael Roth, Agnes Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter, aber auch innerhalb der Linkspartei, selbst innerhalb der Linkspartei kann man Bodo Ramelow anführen. So, aber diese Positionen sind ja zum Teil in ihren eigenen Parteien nicht wohl gelitten. Und insofern habe ich keine klare parteipolitische Präferenz, weil ich der Außenpolitik einen relativ hohen Stellenwert gerade beimesse vom Hintergrund der aktuellen Weltsituation. Und wie sich die Grünen entwickeln werden, hängt davon ab, wie der parteiinterne Machtkampf, der droht. Also es gibt noch ehemalige enge Mitarbeiter von Habeck, wie Franziska Brandner beispielsweise, deren Position jetzt wahrscheinlich innerparteilich sehr scharf kritisiert wird. Und die Frage ist, wer sich da durchsetzt. Insofern wird es zu einer Neuausrichtung kommen und die Grünen werden sich stärker auf ihre Themen fokussieren, das heißt vor allem Klimaschutz, Ökologie, die ja im Wahlkampf fatalerweise so gut wie keine Rolle gespielt hat. Und die Klimakrise droht immer noch und niemand redet mehr drüber. Ich meine, bei deiner Auflistung der jeweiligen Protagonisten aus den einzelnen Parteien, da wirst du wahrscheinlich jetzt aber im linken Lager auch keinen großen Beifall erhalten. Es hat mich sehr amüsiert. Ich kenne deinen Artikel bereits und die Auflistung der klugen bürgerlichen Leute hat ja schon eine gewisse Brisanz, würde ich behaupten. Ja, aber mir geht es nicht um Beifall in der Linken. Also Beifall ist mir relativ egal, auch wenn ich natürlich immer wieder gerne höre, dass Leute meine Position richtig finden, aber mir geht es nicht darum. Ich weiß auch gar nicht, oder ich finde vom Hintergrund der Entwicklung in den letzten Jahren zunehmend schwierig, mich da auch klar zu positionieren. Ja, natürlich bin ich innenpolitisch irgendwie noch ein Linker, wenn Linksein da bedeutet, für mehr Sozialstaat und sozialpolitische Positionen zu sein und für Mietendeckel und so weiter, ja, dann bin ich da ein Linker. Ich würde auch sagen, außenpolitisch vertrete ich emanzipatorische Positionen. Da würde mir aber ein Großteil der heutigen Linken, also in Bezug auf die Linkspartei, wahrscheinlich absprechen, dass das so ist und mich eher als konservativ oder sowas darstellen. Aber das wird zunehmend schwieriger, da klare politische Labels zu verteilen. Dann müssen wir an dieser Stelle nochmal eine weitere Coverversion spielen. Diesmal Horace Andy mit Safe from Harm. Einige werden dieses Stück erkennen, aber in einer völlig anderen Version. Hier ist Horace Andy. You can free the world, you can free my Horace Andy, Safe from Harm, kennt man von Massive Attack. Da hat er nämlich auf dem Original quasi, hat er den Background-Chor gemacht. Und jetzt hat er es nochmal selber aufgenommen. Die Linke und ihre Wirkmöglichkeiten, nicht identisch, aber auch in gewisser Weise verbunden mit der Linkspartei. Es gibt ja die etwas absurde Situation. Wir haben vorhin über die Hipsterisierung der Linken oder der Linkspartei gesprochen. Es gibt ja ein bisschen die absurde Situation, dass heute im Grunde genommen die Verteidigung demokratischer Strukturen schon ein fast emanzipatorischer Akt ist, während die Rechten und auch ganz klar die Faschisten diejenigen sind, die so tun, als würden sie ein gesellschaftliches Fortkommen, Fortschritt kann man das glaube ich nicht nennen, aber ein gesellschaftliches Fortkommen initiieren wollen. Das dreht ja ein bisschen die ganzen politischen Erzählungen eigentlich um. Ist das auch ein Punkt, den die Linkspartei jetzt aber durchbrochen hat, so will ich es mal nennen? Ich weiß nicht, ob sie es schon durchbrochen hat. Mein Eindruck ist, dass schon seit Jahren eigentlich Abwehrkämpfe geführt werden gegen eine Verschlechterung der Zustände. Wir sehen weltweit eine Faschisierung von Putinscher Diktatur über China, Einparteiendiktatur, mittlerweile auch die USA, wo zumindest die Gefahr besteht, dass die demokratischen Institutionen nicht stark genug sind, um diesem Ansturm standzuhalten. In Ungarn, in Europa, in der Slowakei und so weiter mit der AfD. In Deutschland ist die Demokratie wirklich bedroht. Das hat auch was mit den Kriegen zu tun, aber auch durch interne Entwicklungen. Das heißt, wenn man sich jetzt die Emanzipation auf die Fahnen geschrieben hat, muss man die bürgerlich-liberale Gesellschaft aus meiner Sicht verteidigen, weil nur die bürgerliche Gesellschaft die Grundlage bietet, um überhaupt mal zu irgendwas Besserem auch fortschreiten zu können. Also das, was jetzt gerade bröckelt, zerstört auch die Möglichkeit einer weitergehenden Emanzipation. Insofern ist die Verteidigung der Demokratie mit allen Problemen, die Verteidigung der liberalen Gesellschaft mit allen Heucheleien, die da drin stecken, eine absolute Notwendigkeit für eine emanzipatorische Position. Und mir geht häufig die Kritik an Demokratie, an bürgerliche Gesellschaft aus einer linksradikalen Position zu weit, weil diese Position sich auch dadurch auszeichnet, dass sie nicht willens oder nicht in der Lage ist, Ambivalenzen auszuhalten oder, um das schöne Wort zu verwenden, eine Ambiguitätstoleranz an den Tag zu legen, sondern auf Eindeutigkeit zielt, die einfach nicht gegeben ist, weil die Zustände zu kompliziert sind. Und was ich noch sagen wollte, was die Ambivalenz ganz gut zum Ausdruck bringt. Ich saß vor kurzem mit jemandem von der Luxemburg-Stiftung auf dem Podium und da war klar, der Stiftung geht gerade der Arsch auf Grundeis, da werden die Auslandsbüros geschlossen, da werden Leute entlassen. Das ist jetzt erstmal abgewendet, die Finanzierung ist gesichert. Das zeigt aber auch den ambivalenten Charakter dieser Stiftung, den man ja sehr gut in München im Kurt-Eisner-Verein ablesen kann, wo zum einen gute Veranstaltungen mit Peter Bierl über Ökosozialismus finanziert werden und zugleich diese Stiftung Veranstaltungen mit ausgewiesenen Antizionisten und antisemitischen Antizionisten finanziert. Und ich finde das dann sehr lobenswert, dass Leute innerhalb dieser Strukturen die Auseinandersetzungen führen. Ich selbst könnte das nicht mehr, weil ich mich nicht mehr in diese Strukturen begebe. Aber ich finde das richtig, diese Kämpfe zu führen. Und das Problem, das noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die AfD jetzt ihre eigene Stiftung kriegen wird, die Desiderius Erasmus Stiftung, die von Erika Steinbach, der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten, die mittlerweile bei der AfD ist, geführt wird. Und jetzt ist nicht mehr, es wird kaum noch zu verhindern sein, dass diese Stiftung Gelder kriegt. Das heißt, es wird jetzt ein faschistisches, sogenanntes Begabtenförderwerk aufgebaut, wo eine neurechte Elite ideelle und finanzielle Zuschüsse kriegt. Und das ist ein Riesenproblem und wird nochmal was verändert, auch im Rahmen dieser ganzen Stiftungslandschaft. Und dagegen ist die Luxemburg-Stiftung eine Gegenposition und dazu sind alle Leute, die innerhalb der Stiftung versuchen, was entgegenzusetzen, auch wichtig. Hm. Du kommst wieder zurück zum manichäischen Weltbild. Und damit kommen wir eigentlich wieder zum Ausgangspunkt der Sendung zurück. Das Buch Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober 23 aus der Nomos Verlagsgesellschaft und deinem Beitrag innerhalb dieses Bandes. Ende März 25 soll das Buch rauskommen. In diesem Artikel deinerseits, der neu-alte Antisemitismus, der sich hauptsächlich eben mit dem linken Antisemitismus beschäftigt, da schreibst du einen, wie ich finde, sehr, sehr richtigen oder hast einen sehr richtigen Satz da drin, der sich jetzt wiederum natürlich bei diesem Punkt, weil es um den 7. Oktober 23 geht, mit der Situation im Nahen Osten beschäftigt. Und du sagst, es würde unmittelbar Frieden eintreten, wenn die Hamas die Waffen niederlegen und die Geiseln freilassen würde. Deshalb muss der Ruf aller sein, die sich für die Palästinenser und einen palästinensischen Staat engagieren, Free Gaza from Hamas. Eine Parole, die ja in allen möglichen Straßen mit Aufklebern sozusagen manifestiert ist. Ja, da würde ich auch sagen, dass eine emanzipatorische Position sich klar gegen die Hamas natürlich positionieren muss und diese Position, auch wenn man das auf den Ukraine-Krieg ausweitet, übertragen werden kann, weil Frieden einkehren würde, wenn Russland die Waffen niederlegen und die Truppen aus den besetzten Teilen der Ukraine zurückziehen würden. Insofern, ich bin auch für Frieden, sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine. Ich glaube aber, dass der Weg dahin ein anderer ist und die Position eines Großteils der Linken sehr geheuchelt ist. Ein wunderschönes Schlusswort. Sebastian, vielen Dank, dass wir die Sendung mit dir gestalten durften. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.